Zur Unterstützung der Linien für die Wiedervereinigung des Vaterlandes, dargelegt vom Genossen Kim Jong-un im Rechenschaftsbericht auf dem 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas, nahm am 18. Mai der Vorsitzende der chinesischen Gesellschaft zum Studium der Idee über die Zuzhe-Literatur, Abdoulaye Diallo, eine Stellung.